الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا O ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allahs in vielen Gedenken, يعني gedenkt in viel. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَغْفُرُونَ Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Seid mir dankbar und seid mir nicht gegenüber ungläubig. Seid mir nicht gegenüber kuffar. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagt, gedenkt mir bedeutet, so seid mir gehorsam. Und dass ich euch gedenke, bedeutet, dass euch, wenn ihr gehorsam seid, dass ich euch eure Sünden vergebe. Wir werden kurz, insha'Allah ta'ala, über das Gedenken von Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Das Gedenken in der arabischen Sprache bedeutet al-Dhikr und ist das Gegenteil von al-Nisyan. Das bedeutet, dass man vergisst. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, das Gedenken im islamischen Sinne bedeutet, es ist alles, womit Allah subhanahu wa ta'ala gedacht wird mit der Zunge und was sich das Herz einbildet und sich ihm nähern möchte. Sei es mit dem Tasbih, sei es mit der Dankung oder alles, indem man Wissen lernt oder das Wissen weiterlernt, das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, das Gebet verrichtet und so weiter. Ja, Ikhwan, das Gedenken Allahs ist mehr, als dass man nur seine Zunge bewegt. Das Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala ist nicht wie manche denken. Und das Danken, indem du sagst, Alhamdulillah und Shukran. Ich danke dir, Allah, und fertig ist die Sache. Nein. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagt, das Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala ist die Gehorsamkeit zu ihm. Was bedeutet die Gehorsamkeit zu ihm? Das bedeutet, barakallahu fikum, dass ihr das praktiziert, was Allah subhanahu wa ta'ala euch befohlen hat und von dem fernbleibt, was Allah subhanahu wa ta'ala euch verboten hat. Und dies mit Aufrichtigkeit, nur alleine für Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der Allah nicht gehorsam ist, ist auch nicht derjenige, der Allah gedacht hat und Allah gedankt hat. Einige Aussagen der Sahaba radiallahu ta'ala anhum in Bezug auf das Gedenken. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagt, ihr sollt Allah gedenken, denn darin liegt Heilung. Und wehe euch vor der Erwähnung der Menschen, denn darin liegt Krankheit. Ihr sollt Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, denn darin liegt Heilung. Heilung für das Herz. Heilung in der Dunya und in der Akhira. Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu sagt, es gibt nichts, was sich mehr von der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt, außer dass du Allah azza wa jal gedenkst. Oder beziehungsweise das Gedenken Allahs. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagt, keiner ist entschuldigt, Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu gedenken. Außer jener, der seinen Verstand verloren hat. Was meinen die Sahaba radiallahu anhum und die Tabi'in mit dem Gedenken Allahs? Das wird deutlicher. So sagt Sa'id ibn Jubair, das Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala ist die Gehorsamkeit zu ihm subhanahu wa ta'ala. Wer Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorsam ist, der hat ihm nicht erwähnt. auch wenn er viel Tasbih, Tahlil, den Koran liest. Derjenige, der Allah nicht gehorsam ist, der nicht betet, der nicht den wahren Tauhid praktiziert und sich vom Schirk fernhält und die Gebote Allahs festhält und von den Geboten Allahs fernbleibt, auch wenn er tausendmal sagt Subhanallah und Alhamdulillah, Allahu Akbar und viel den Koran liest, der hat Allah nicht gedankt, der hat Allah nicht erwähnt. Sufyan al-Thawri rahimahullah sagte, für alles gibt es eine Strafe in der Dunya. Für alles. Und die Strafe desjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala kennt, ist, dass seine Zunge abgeschnitten ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Gibt es eine größere Katastrophe? Mujahid rahimahullah sagt, keiner wird zu denen gehören, die Allah viel erwähnen, bis er Allah im Stehen, im Sitzen und im Liegen erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Mufarridun sind vorausgeeilt. Sie haben euch überholt. Daraufhin fragten sie, ja Rasulullah, wer sind diese? Er sagt, diejenigen Männer, die Allah subhanahu wa ta'ala viel gedenken und diejenigen Frauen, die Allah subhanahu wa ta'ala viel gedenken. Sahl ibn Abdullah rahimahullah sagte, ich kenne keine Sünde, die übler und schlechter ist, als das Vergessen des Herrn subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Wie gedenkt man Allah subhanahu wa ta'ala und welche Bedingungen gibt es? Erstens, er muss Muslim sein. Zweitens, er muss aufrichtig sein. Drittens, es muss übereinstimmen mit dem Koran und der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Damit dein Erwähnen einen Nutzen bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Damit Allah subhanahu wa ta'ala dich belohnt für das, was du tust. Jemand, der kein Muslim ist, aber er tut Gutes. Er erwähnt Allah, er spendet, er fastet, keine Ahnung, was er für Ibadat macht. Das ist gut, wenn jemand zum Beispiel ein Waisenhaus für Muslime macht. Ist eine gute Sache. Wenn jemand spendet als Körper an die Muslime, ist eine gute Sache. Im Muslim, in Sahih Muslim wird überliefert von Abi Huraira radiallahu an, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Kafir, Allah ist gerecht, den Kafir für seine guten Taten in der Dunya belohnt. Deswegen wundert euch nicht, wenn es einige Kuffar gibt, denen es gut geht. Es hat mehrere Gründe. Eine davon, wenn sie Gutes machen, Allah gibt ihnen für diese gute Tat, die sie gemacht haben, gibt er ihnen den Lohn in der Dunya. Sodass sie Yawm al-Qiyamah kommen, wie einige gesagt haben, sogar Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert den Kafir den Tod. Wie oft sehen wir das? Manche Kuffar sterben auf eine leichte Art und Weise. Dies mag sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn für seine letzte Tat belohnt hat, die er verrichtet hat in der Dunya. Möge Allah uns bewahren. Und alayhi salatu wassalam sagt weiter im Hadith bei Muslim, und Allah subhanahu wa ta'ala belohnt und versorgt, also versorgt den Diener für seine Gehorsamkeit in der Dunya und lässt ihn seine guten Taten für die Akhira. Natürlich mit diesen Bedingungen, dass er aufrichtig ist. Was bedeutet aufrichtig? Das bedeutet, dass du Allahs Wohlgefallen mit dieser Tat anstrebst. Dass du das Haus des Jenseits anstrebst, nicht die Dunya. Und dass du es genauso machst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Weil sonst wird es Allah subhanahu wa ta'ala nicht von dir akzeptieren. Und wie viele Menschen handeln. Und ihr Handeln wird nichts nützen am jüngsten Tag. Ohne Tauhid, meine Brüder, gibt es kein Islam. Und ohne Islam, egal wie viel du betest und fastest, deine Taten werden dir nichts nützen. Hier gibt es eine wichtige Sache, die ich gerne erwähnen möchte. Ein falsches Verständnis, das viele haben. Manche denken, wenn Allah ihnen die Dunya gibt, liebt er sie. Und wenn Allah ihnen die Dunya entzieht, dann liebt er sie nicht. Das ist ein falsches Verständnis. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam azatë, Allah gjithë të dunja, dhejnë e njëpë të ndenë e një shqipë, dhe moment, dhe muslimët të në kafër, abë e gjithë dizë në bilë, në dhejnë e një një një një njëpë. Gajshëtumë, unë të amë të skaj mashta, bafi of Allah të shlipë të dhe me djetë sufridnës. Dhe fetë me janë auszake fënë Abdurrahman ibn Auf radiallahu anë ajmë, als er sagte, als wir geprüft worden sind mit der Erleichterung, so haben wir keine Geduld gehabt. Und als wir mit der Härte geprüft worden sind, mit Katastrophen, so haben wir Geduld gezeigt. Warum? Weil durch die Erleichterung vergisst du Allah. Du vergisst die Na'am, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Du vergisst es, ihm zu danken. Und in wie vielen Na'am sind wir? Allah sagt, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. Wenn ihr versucht, alle Gaben Allahs zum Fasten aufzuzählen, das geht nicht, ihr könnt das nicht. Viele Menschen denken auch, dass die Prüfung nur darin liegt, dass man geprüft wird mit einer Katastrophe. Das stimmt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَنَبْلُوهَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Wir werden euch mit dem Schlechten, mit dem, was ihr nicht liebt, prüfen und mit dem Guten. Und zu uns ist eure Zurückkehr. Und Allah sagt, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنًا أَتَصْبِرُونَ. Wir haben euch gegenseitig zu einer Versuchung gemacht. Wollt ihr nicht geduldig sein? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Und dein Herr sieht alles. Da ist es kein Maßstab, ob Allah dich liebt oder dich nicht liebt. Es kann manchmal sein, dass Allah dir gibt, damit du in Sünden mehr und mehr zunimmst, wa'iyadu billah. Die Salaf rahimahumullah, darunter Abdullah ibn Mas'ud sagt, wenn du siehst, dass ein Mann sündigt und Allah gibt ihm, was er möchte, das ist nur eine Mehrung seiner Sünden. Und manche lässt Allah in ihren Kufr blind umirren, weil sie die Wahrheit nicht wollen. Und dass sie so auf diesem Kufr sterben, aus Ungerechtigkeit zu ihnen selbst, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorsam sein wollen. Daher, das Gedenken ist nicht nur, ich bewege meine Zunge und sage Subhanak ya Rabbi, Alhamdulillah, und ich danke dir. Nein, erste Stelle, du bist gehorsam. Du praktizierst an erster Stelle den Tauhid, dass du das Recht Allahs gibst, indem du Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetest und ihm nichts beigesetzt, dann das fünftägige Gebet verrichtest, aufrichtig und alles, was Allah dir geboten hat. Zweitens, dass du von dem fernbleibst, was Allah dir verboten hat. Wir sind alle dazu verpflichtet, die Sünden zu lassen, weil dies gehört zur Ungehorsamkeit Allahs und zur Undankbarkeit Allahs. Möge Allah unsere Sünden vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, ihm besser zu gedenken. Das heißt, dass wir Allah gedenken, indem wir seine Gebote verrichten und von seinen Verboten fernhalten und dabei aufrichtig sind. Dabei das Haus des Jenseits anstreben. Ja, Ikhwan, wir leben Allah und Musta'an, ich weiß nicht, auch wenn wir 150 Jahre leben, wir werden sterben. Allah beschreibt die Menschen, بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ. Ihr liebt das Schnelle. Die Seele neigt dazu, wenn sie was Gutes tut, dass sie belohnt wird. Genauso wie wenn du arbeitest, möchtest du deinen Lohn haben. Aber die Seele, das ist ein Kampf mit dir und deiner Seele, dass du sagst, hab Sabr, der Lohn ist im Jenseits. Führe mich nicht in Jahannam. Deswegen sagt Hassan al-Basri, in Bezug auf die Laune, die Gelüste wurden so genannt, weil sie seinen Gefährten in Jahannam reinbringen und darin sozusagen yani runter und rauf und rechts und links in Jahannam bringen, wa'iyadu billah. Daher bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns hilft, ihn zu gedenken. Und dass wir das ernst nehmen, was Allah uns geboten hat. Und das ernst nehmen, was Allah uns verboten hat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Ich wollte eigentlich noch viel sagen, aber leider ist die Zeit schon fast vorbei. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Arten von Gedenken. Dann gibt es die Art mit dem Gedenken, mit der Zunge, indem du Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst, indem du den Koran liest, indem du Tasbih machst, indem du Wissen lernst und das Wissen verbreitest. Das Gedenken des Herzens ist, dass du Allah fürchtest und ihn immer vor dir hast, subhanahu wa ta'ala. Das Gedenken mit dem Körper ist, dass du den benutzt, damit du betest und fastest. Und die Ibada mit dem Geld ist, dass du das ausgibst, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, in der Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Ein paar nützliche Sachen, inshallah, die überliefert worden sind. In Bukhari und Muslim von Abi Huraira radiallahu anhu sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Worte oder zwei Sätze, die Allah liebt, die leicht auf der Zunge sind, schwer auf der Waage am jüngsten Tag, sind Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Egal welches du machst, es ist khair. Allah liebt diesen Tasbih. Es wurde überliefert, wer sagt 100 Mal Subhanallah wa bihamdi, Allah verzeiht ihm seine Sünden. Hierzu nur, die Gelehrten sagen, damit ist gemeint die kleinen Sünden. Weil die großen Sünden bedarfen einer Tauba. Und es wurde gesagt von Nuh und anderen, dass Subhanallah wa bihamdi der Tasbih von allen Geschöpfen ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Geschöpfe dadurch versorgt. Und es gibt noch eine Sache, inshallah. Alayhi salatu wassalam sagt, er war einmal in einer Sitzung und er fragte, wer von euch kann 1000 gute Taten verrichten? Daraufhin sagten sie, ja Rasulullah, wer kann das? Er sagte, derjenige, der sagt 100 Mal Subhanallah. Entweder schreibt Allah ihm 1000 gute Taten, weil die eine Tat wird mit mindestens 10 belohnt. Oder er verzeiht ihm 1000 Fehler, 1000 Sünden. Und für diejenigen, die Waswas haben, Einflüsterungen und der Shaitan nicht mehr von ihrer Seite weicht, dafür gibt es auch ein Mittel. Indem man sagt 100 Mal, La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Wer das 100 Mal sagt am Morgen, Allah schreibt ihm 100 gute Taten, verzeiht ihm 100 Sünden und schreibt ihm 10 Sklaven, die er befreit. Und noch dazu, er befreit ihn von Shaitan bis zum Abend. Wa akhwa, das Gedenken Allahs hat viele, viele nützliche Sachen. Es ist ein Schutzschild, wie Yahya sagte. Ein Schutzschild. Derjenige, der Allah gedenkt, so ist es nicht möglich, dass der Shaitan zu ihm kommt. Ich schließe damit ab mit Dawud. Dawud hat Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, ihm zu zeigen, wie der Shaitan in die Herzen, wie in die Herzen einflüstert. Allah hat ihm dies beschrieben und gezeigt, dass der Shaitan kommt wie eine Schlange. Wie ihr wisst, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, auf dem Herzen ist ein Engel und ist ein Shaitan. Und so sagt er alaihi salatu wasalam, immer wenn der Diener unachtsam ist, kommt der Shaitan und flüstert ihn ins Herz. Wie wir lesen in Surat An-Nas, er flüstert ihn und wenn er Allah gedenkt, zieht er sich zurück. Deswegen suchen wir Zuflucht davor. Derjenige, der Allah gedenkt, den wird Allah schützen. Und derjenige, der unachtsam ist und Allah nicht gedenkt, der Shaitan hat Überhand mit ihm. Ich bitte Allah, dass er uns recht leitet und uns von denjenigen macht, die Allah subhanahu wa ta'ala viel gedenken. Und möge Allah unsere Sünden verzeihen. Man könnte viel reden, aber leider die Zeit reicht nicht. Ich bitte Allah, dass er den Islam und den Muslimen hilft und dass er ihnen alle Sorgen nimmt in Dunya und in Akhira und dass er die Feinde Allahs rechtleitet oder schnell von dieser Dunya wegbringt. Und alles, was sie gegen die Muslime planen, soll in ihrem Rücken fallen. Amin. Barakallahu fikum wa akhimus salam.